mit dir. Und wenn ein paar neue Jungs da sind, dann rechnen wir ab und du wanderst zu Kankra. Die kommen nicht, jedenfalls nicht, bevor du tot bist, antwortete Snaga mürrisch. Ich hab's dir bereits zweimal gesagt, dass Gorbaks Schweine zuerst ans Tor kamen. Und von unseren ist keiner rausgekommen. Lakduf und Musgash rannten durch, wurden aber erschossen. Ich hab's von einem Fenster aus gesehen, sag ich dir. Und die waren die Letzten. Dann musst du gehen. Ich muss jedenfalls hier bleiben. Aber ich bin verwundert. Ins schwarze Loch mit diesem aufrührerischen Dreckskerl von Gorbak. Diesem... Shagrats Stimme ergoss sich in eine Folge orkischer Schimpf- und Schandworte. »Mich hab's ihm gegeben, aber er hat mich mit seinem Messer erwischt, ehe ich ihn erwürgt hab. Du gehst jetzt, oder ich fress dich. Die Nachricht muss raus nach Lugburs, oder wir kommen beide ins schwarze Loch. Jawohl, du auch. Denkst wohl, da kommst du drumherum, wenn du hier abtauchst, was?« »Ich geh nicht noch mal diese Treppe runter«, knurrte Snaga. »Und wenn du 10-mal der Hauptmann bist...« »Na, lass bloß die Hand vom Messer, oder du kriegst einen Pfeil in den Ratzen. Hauptmann bist du auch nicht mehr lange, wenn die erst hören, was hier los gewesen ist. Ich habe für den Turm gegen diese stinkenden Morgulratten gekämpft, aber ihr zwei großen Häuptlinge habt eine schöne Bescherung angerichtet mit eurem Zank um die Beute.« »Das brauche ich mir von dir nicht sagen zu lassen«, fauchte Shagrat. »Ich hatte meine Befehle. Gorbak hat angefangen, wollte sich das schöne Hemdchen beiseite legen.« »Na?« »Du hast ihn aber auch auf die Palme gebracht, so wie du dich aufgespielt hast. Und ein bisschen mehr als du hatte er jedenfalls in der Birne. Mehr als einmal hat er dir gesagt, dass der gefährlichste von diesen Spionen noch frei herumläuft. Aber du wolltest nicht hören. Und das willst du auch jetzt nicht. Gorbak hatte recht, sag ich dir. Irgendein starker Einzelkämpfer ist hier in der Nähe. So ein blutrünstiger Elb oder ein Tarek von der schlimmsten Sorte.« »Der kommt hierher, sag ich dir. Hast du die Glocke nicht gehört? An den Wächtern ist er vorbei, das sieht ganz nach Tag aus. Er ist bereits auf der Treppe. Und solange er da nicht weg ist, gehe ich nicht runter. Und wenn du ein Nazgul wärst?« »Ach, so ist das, was?« brüllte Shagrat. »Du meinst, du kannst tun, was dir passt. Und wenn der kommt, dann haust du ab und lässt mich hier allein. Nein, so haben wir nicht gewettet. Erst mache ich dir ein paar rote Madenlöcher in den Bauch.« Aus der Tür zur Turmhaube kam der kleinere Ork geflitzt. Hinter ihm her kam Shagrat, ein Klotz von einem Kerl mit langen Armen, die, wenn er wie jetzt in geduckter Haltung lief, bis zum Boden herabreichten. Aber der eine Arm hing schlaff herunter und schien zu bluten, und im anderen hielt er ein großes schwarzes Bündel. Im roten Lichtschein konnte Sam, der hinter der Tür zur Treppe hervorlugte, kurz sein Schurkengesicht erkennen, als er vorüberrannte. Es war zerkratzt wie von großen Krallen und Blut verschmiert. Speichel troff von seinen vorstehenden Reißzähnen, die er fletschte wie ein Tier. Konnte, jagte Shagrat den Kleineren auf dem ganzen Dach herum, bis der ihm hakenschlagend entwischte, mit einem höhnischen Kläffen in die Turmhaube zurückraste und verschwand. Shagrat blieb stehen. Aus der Osttür konnte Sam ihn sehen, an der Brustwehr, japsend, wie er matt die linke Klaue zu ballen und wieder zu strecken versuchte. Das Bündel legte er zu Boden. Mit der rechten Klaue zog er ein langes rotes Messer und spuckte darauf. Er ging zur Brustwehr, beugte sich drüber und sah in den Hof hinab. Zweimal rief er, aber es kam keine Antwort. Plötzlich, als Shagrat noch hinunterblickte und der Plattform den Rücken kehrte, sah Sam verdutzt einen der am Boden hingestreckten Körper sich bewegen. Der Kerl kroch vorwärts. Er streckte eine Klaue aus und griff sich das schwarze Bündel. Taumelnd kam er auf die Beine. In der anderen Klaue hielt er einen breitspitzigen Speer mit kurzem, abgebrochenem Schaft. Er setzte zum Stoß an, aber dabei, ob vor Schmerz oder Hass, zischte er durch die Zähne. Schnell wie eine Schlange sprang Shagrat beiseite, fuhr herum und stieß dem Gegner sein Messer in die Kehle. »Das war's, Gorbak«, rief er. »Was, noch nicht richtig tot? Na, werden wir gleich haben!« Er sprang auf den Hingestürzten, stampfte und trampelte wütend auf ihm herum, bückte sich ein paar Mal und stach und schlitzte mit dem Messer. Endlich zufrieden, warf er den Kopf in den Nacken und stieß einen krächzenden Triumphschrei aus. Dann leckte er sein Messer ab, nahm es zwischen die Zähne, hob das Bündel auf und kam zur nächsten Treppentür gerannt. Sam hatte keine Zeit zu überlegen. Er hätte zur anderen Tür hinaushuschen können, aber kaum ohne gesehen zu werden. Und lange konnte er mit diesem widerlichen Kerl nicht Versteck spielen. Er tat das wahrscheinlich einzig Richtige. Mit einem Kampfschrei sprang er aus der Tür Chagrat entgegen. Den Ring hielt er nicht mehr in der Hand, aber allein, dass er ihn hatte, eine verhüllte Kraft, genügte, um Mordors Sklaven einzuschüchtern. Und außerdem hatte er Stich, dessen Gleißen dem Ork in die Augen stach, wie die grausamen Sterne in den entsetzlichen Elbenländern, ein eisiger Angsttraum für alle seinesgleichen. Ohnehin konnte Chagrat nicht gleichzeitig kämpfen und sein Bündel festhalten. Er blieb stehen, knurrte und fletschte seine Reißzähne. Dann, wie es die Orks gut können, sprang er wieder beiseite, und als Sam auf ihn losging, benutzte er das schwere Bündel zugleich als Schild und als Waffe. Er stieß es dem Hobbit hart ins Gesicht. Sam taumelte zurück, und ehe er sich's versah, war Chagrat an ihm vorbei und flitzte die Treppe hinunter. Fluchend rannte Sam hinterher, aber nicht weit. Gleich dachte er wieder an Frodo und an den anderen Ork, der in die Turmhaube zurückgerannt war. Wieder musste er eine quälend schwierige Entscheidung treffen, und er hatte keine Zeit, alles abzuwägen. Wenn er Chagrat laufen ließ, würde der bald Hilfe holen und zurückkommen. Wenn er ihn aber verfolgte, könnte der andere Ork dort oben fürchterliches anstellen. Und ohnehin war ja auch möglich, dass er Chagrat gar nicht erwischte oder ihm ins Messer lief. Rasch machte er kehrt und rannte wieder treppauf. »Wahrscheinlich wieder verkehrt«, seufzte er, »aber zuerst muss ich da oben rauf, egal was dann passiert.« Weiter unten kam Chagrat die letzten Stufen hinab, rannte über den Hof und zum Tor hinaus, sein kostbares Bündel unterm Arm. Hätte Sam ihn gesehen, und hätte er gewusst, welcher Kummer daraus erwachsen sollte, dass der Bursche entwischt war, hätte er vielleicht den Mut verloren, aber jetzt dachte er nur daran, seine Suche zu Ende zu bringen. Vorsichtig trat er an die Tür zur Turmhaube und ging hinein. Dahinter war es dunkel. Aber als seine Augen sich daran gewöhnt hatten, bemerkte er einen blassen Lichtschein zur Rechten. Er kam aus einer Öffnung, die zu einer weiteren Treppe in einem engen Schacht führte. Sie schien sich in der Turmhaube an der runden Wand hinaufzuwinden. Irgendwo oben glomm eine Fackel. Leise stieg Sam hinauf. Er kam zu der tropfenden Fackel. Sie war über einer Tür auf der linken Seite befestigt, einem Fensterschlitz auf der Westseite gegenüber. Eines der roten Augen, die Frodo und er von unten gesehen hatten, als sie aus dem Tunnel kamen. Rasch trat Sam durch die Tür und eilte weiter zum zweiten Stock hinauf. Er befürchtete, jeden Augenblick von hinten angegriffen und von würgenden Händen an der Kehle gepackt zu werden. Als nächstes kam er zu einem Fenster nach Osten und einer weiteren Fackel über der Tür zu einem Gang durch die Mitte der Turmhaube. Die Tür war offen. Im Gang war es dunkel, bis auf einen Schimmer von der Fackel und den roten Glutschein, der durch den Fensterschlitz hereinfiel. Sam schlich hinein. Zu beiden Seiten war je eine niedrige Tür, beide waren verschlossen, kein Geräusch war zu hören. »Eine Sackgasse«, brummte Sam. »Und das nach all den Treppen? Dies kann doch noch nicht die Spitze des Turms sein. Aber was mache ich nun?« Stockwerk und versuchte, ob die Tür aufging. Sie rührte sich nicht. Er stieg wieder hinauf, und allmählich lief ihm der Schweiß übers Gesicht. Er spürte, dass jede Minute kostbar war, aber eine nach der anderen verging, und er konnte nichts tun. Chagrats Nager und das ganze Orkgezücht waren ihm inzwischen egal. Nur zu Frodo wollte er jetzt wenigstens einmal wieder sein Gesicht sehen oder seine Hand berühren. Erschöpft und mit dem Gefühl, sich endgültig geschlagen geben zu müssen, setzte er sich auf die oberste Stufe unter dem Treppenabsatz und legte den Kopf in die Hände. Es war still, fürchterlich still. Die Fackel, die schon heruntergebrannt gewesen war, als er kam, zischte und erlosch. Und die Dunkelheit überspülte ihn wie eine Welle. Und dann, zur eigenen Überraschung und ohne zu wissen, wie er auf den Gedanken gekommen war, am schmerzlichen Ende seiner langen, vergeblichen Fahrt, begann Sam leise zu singen. Seine Stimme klang dünn und flatternd in den kalten, dunklen Turm. die Stimme eines müden, verirrten Hobbits. Und kein Ork, der ihn belauschte, hätte sie mit der klaren und mächtigen Stimme eines Elbenkriegers verwechseln können. Er brummte alte, kindische Weisen aus dem Auenland vor sich hin und kurze Stücke aus Herrn Bilbos Gedichten, wie sie ihm gerade einfielen, vorüberwehende Bilder aus seinem Heimatland. Und plötzlich, von einer neuen Kraft getragen, schwang seine Stimme sich zu vollen Tönen auf, und zwanglos kamen ihm zu der einfachen Melodie eigene Worte zugeflogen. »Im hellen Westen blüht es schon, von Knospen schwillt der Baum. Die Finken üben ihren Ton, der Wildbach quillt im Schaum. Vielleicht auch steht die klare Nacht den Buchen ins Gezweig, hat ihnen Sterne zugedacht als elbisches Geschmeid. Lieg ich auch hier zu guter Letzt in tiefster Finsternis, wie ausgeblutet, wie zerfetzt, es ist mir doch gewiss, die hohe Sonne zieht die hohe Bahn, der Stern den milden Lauf. Solang der Tag noch nicht vertan, geb ich den Sieg nicht auf. Lieg ich auch hier zu guter Letzt, setzte er zur Wiederholung an, aber dann verstummte er jäh. Er glaubte, eine schwache Stimme gehört zu haben, die antwortete. Aber nun hörte er nichts mehr. Doch, da hörte er etwas, aber keine Stimme. Schritte kamen näher. Im Gang über ihm ging leise eine Tür auf, die Angeln quietschten ein wenig. Sam duckte sich und horchte. Mit einem dumpfen Knall fiel die Tür zu und eine Orkstimme belferte: »Hey da, du Mistkäfer da oben! Schluss mit dem Gepiepse! Oder ich komme rauf und stopf dir das Maul, verstanden?« Keine Antwort. »Na schön«, knurrte Snager, »aber ich geh wohl trotzdem mal rauf und seh, was du da treibst.« Wieder quietschten die Angeln, und über die Kante der obersten Treppenstufe spähend sah Sam ein Licht hinter einer offenen Tür flackern und die undeutlichen Umrisse des Orks, der herauskam. Er schien eine Leiter zu tragen. Plötzlich war es Sam klar, zur obersten Kammer im Turm kam man durch eine Falltür in der Decke des Ganges. Snager stellte die Leiter an und befestigte sie, stieg hinauf und war nicht mehr zu sehen. Sam hörte, wie ein Riegel zurückgezogen wurde, dann wieder die unfreundliche Stimme: »Lieg schön still, oder es setzt was. Ein langes, ruhiges Leben hast du sowieso nicht mehr vor dir. Aber wenn du nicht willst, dass der Tanz gleich jetzt losgeht, dann hältst du die Klappe, verstanden? Da, zur Erinnerung!« Ein Knall wie von einer Peitsche war zu hören. Rasend vor Wut rannte Sam zu der Leiter, huschte hinauf wie eine Katze. Sein Kopf tauchte in der Mitte einer großen, runden Kammer über dem Fußboden auf. Eine rote Lampe hing an der Decke. Der Fensterschlitz an der Westseite war hoch und dunkel. An der Wand unter dem Fenster lag etwas auf dem Boden. Breitbeinig darüber stand ein Ork. Er hob die Peitsche zum zweiten Mal. Aber der Schlag fiel nie. Mit einem Schrei ging Sam auf ihn los, Stich in der Faust. Der Ork fuhr herum, aber schon hatte Sam ihm die Peitschenhand vom Arm gehauen. Brüllend vor Schmerz und Angst, aber mit dem Mut der Verzweiflung, rannte der Ork mit gesenktem Kopf gegen ihn an. Sams nächster Schlag ging daneben. Er verlor das Gleichgewicht und wurde hintenübergeworfen, klammerte sich an dem Ork fest, der über ihn hinweg stolperte. Bevor er sich aufrappeln konnte, hörte er einen Schrei und einen Bums. In seiner Hast war der Ork an der obersten Leitersprosse fehlgetreten und durch die offene Falltür gestürzt. Sam verlor keinen Gedanken mehr an ihn. Er rannte zu der am Boden liegenden Gestalt. Es lag wie ohnmächtig auf einem Haufen schmutziger Lumpen. Den einen Arm hatte er zum Schutz über den Kopf erhoben, und über die Seite lief ihm ein hässlicher Peitschenstriemen. »Frodo! Herr Frodo, mein guter Frodo!« rief Sam fast blind vor Tränen. »Ich bin's, Sam! Ich bin da!« Halb hob er den Chef auf, halb drückte er ihn an die Brust. Frodo schlug die Augen auf. »Träum ich noch?« murmelte er. »Aber die anderen Träume waren schrecklich. »Du träumst überhaupt nicht, Chef«, sagte Sam. »Es ist wahr. Ich bin's. Ich bin da.« »Ich kann es kaum glauben«, sagte Frodo und klammerte sich an ihn. »Da war ein Ork mit einer Peitsche, und auf einmal ist es Sam. Dann habe ich also nicht geträumt, als ich von unten jemanden singen hörte und versuchte zu antworten. Warst du das?« »Und ob ich das war, Herr Frodo. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, fast. Ich konnte dich nicht finden.« »Na, nun hast du mich gefunden, Sam, mein lieber Sam«, sagte Frodo und lehnte sich zurück in Sams sanfte Arme. Er schloss die Augen wie ein Kind, das zur Ruhe kommt, wenn eine liebe Stimme oder Hand die Schrecken der Nacht vertreibt. Gern wäre Sam ewig so sitzen geblieben. Aber dies verbot sich. Es genügte nicht, dass er den Chef gefunden hatte, er musste ihn auch noch retten. Er küsste Frodo auf die Stirn. »He, wach auf, Herr Frodo«, sagte er und tat so munter, wie wenn er an einem Sommermorgen in Beutels End die Vorhänge aufzöge. Frodo seufzte und setzte sich auf. »Wo sind wir? Wie bin ich hierher gekommen?«, wollte er wissen. »Keine Zeit, Geschichten zu erzählen, bis wir anderswo sind, Herr Frodo«, sagte Sam. »Aber du bist jetzt ganz oben in diesem Turm, den wir beide von unten am Tunnel gesehen haben, bevor die Orks dich kriegten. Wie lange das her ist, weiß ich nicht. Ich denke, länger als einen Tag.« »Länger nicht?« sagte Frodo. »Ich dachte, Wochen. Du musst mir bei Gelegenheit alles erzählen. Irgendwas hat mir einen Schlag verpasst, nicht? Und dann wurde alles dunkel, und ich hatte üble Träume, aber als ich wieder aufwachte, war alles noch schlimmer. Orks standen um mich. Ich glaube, sie hatten mir gerade einen ekelhaften, brennenden Trank in den Hals geschüttet. Mein Kopf wurde klar, aber ich hatte Schmerzen und war müde. Erst haben sie mich splitternackt ausgezogen, und dann kamen zwei solche großen Rüpel und haben mich verhört und nochmal verhört, bis ich dachte, ich werde verrückt. Standen über mir, grinsten und fuchtelten mit ihren Messern. Ihre Klauen und ihre Augen werde ich nie vergessen. »Schon gar nicht, wenn du davon sprichst, Herr Frodo«, sagte Sam. »Und wenn wir uns das Wiedersehen mit ihnen ersparen wollen, dann verschwinden wir hier, je eher, je besser. Kannst du laufen?« »Ja, ich kann's«, sagte Frodo, langsam aufstehend. »Ich bin nicht verletzt, Sam. Ich fühle mich nur sehr müde, und hier tut mir etwas weh.« Er legte die Hand in den Nacken über der linken Schulter. Er stand nun aufrecht, und für Sam sah es aus, als sei er in Flammen gekleidet. Die Lampe an der Decke färbte seine nackte Haut scharlachrot. Er ging einmal durch die Kammer und wieder zurück. »Schon besser«, sagte er etwas munterer. »Ich habe mich gar nicht zu rühren gewagt, wenn ich allein war oder einer von den Wächtern kam, bis das Geschrei und Getöse anfing. Die zwei großen Knochenbrecher, die bekamen Streit, glaube ich, um mich und meine Sachen. Ich habe hier gelegen und gezittert. Dann wurde alles totenstill, und das war noch schlimmer.« »Ja, anscheinend hat es Streit gegeben«, sagte Sam. »Es müssen so 200 von den Dreckskerlen in dem Gemäuer hier gewesen sein. Ein bisschen viel für Sam Gamgee, sollte man meinen. Aber die haben sich alle selbst abgeschlachtet. Glück für uns. Aber ein Lied können wir davon erst singen, wenn wir hier heraus sind. Was machen wir jetzt? Du kannst auch im Schwarzen Land nicht nackt gehen, Herr Frodo.« »Sie haben mir alles abgenommen, Sam«, sagte Frodo. »Alles, was ich bei mir hatte. Verstehst du? Alles.« Er hockte sich wieder auf den Boden und senkte den Kopf. Das Ausmaß der Katastrophe wurde ihm bei seinen eigenen Worten erst klar, und er wollte schon verzweifeln. »Die Fahrt ist misslungen, Sam. Selbst wenn wir hier herauskommen, fliehen können wir nicht mehr. Nur für die Elben gibt es noch einen Fluchtweg. Fort, fort aus Mittelerde, weit fort übers Meer, wenn das nur breit genug ist, um den Schatten fernzuhalten.« »Alles haben Sie nicht, Herr Frodo. Und misslungen ist auch noch nicht alles bis jetzt. Ich habe das Ding genommen, Herr Frodo. Bitte entschuldige. Und ich habe es gut verwahrt. Hier, ich hab's um den Hals. Eine schreckliche Last, das Ding.« Er tastete nach dem Ring und der Kette. »Aber jetzt musst du ihn wohl wieder nehmen.« Nun, wo es so weit war, widerstrebte es Sam, den Ring abzugeben und Frodo wieder damit zu belasten. »Du hast ihn?« staunte Frodo. Du hast ihn hier? Sam, du bist unglaublich. Dann schlug sein Ton plötzlich sonderbar um. »Gib ihn her«, schrie er, wieder aufstehend, mit zitternd ausgestreckter Hand. »Gib ihn sofort her! Du darfst ihn nicht haben!« »Schon gut, Herr Frodo«, sagte Sam einigermaßen erschrocken. »Hier ist er.« Langsam zog er den Ring hervor und streifte sich die Kette über den Kopf. »Aber wir sind nun in Mordor, Chef, und wenn wir nach draußen kommen, siehst du den Flammenberg und all das. Du wirst merken, wie gefährlich der Ring jetzt ist und wie schwer zu tragen. Wenn es dir zu mühsam wird, kann ich ihn vielleicht abwechselnd mit dir tragen.« »Nein, nein«, schrie Frodo und riss ihm Ring und Kette aus den Händen. »Nein, niemals, du Dieb!« Er keuchte und starrte Sam an, die Augen geweitet vor Furcht und Feindseligkeit. Dann plötzlich, den Ring fest in der geballten Faust, erstarrte er. Ein Nebel schien sich vor seinen Augen zu lichten, und er strich sich mit einer Hand über die schmerzende Stirn. Das abscheuliche Gaukelbild war ihm so wirklich vorgekommen, halb betäubt, wie er noch war, von dem Gift und der Furcht. Vor seinen Augen hatte Sam sich wieder in einen Ork verwandelt, einen kleinen Dreckskerl mit gierig schielenden Augen und triefendem Maul, der seinen Schatz begrapschte. Aber nun war das Bild verschwunden. Da war Sam, der vor ihm kniete, das Gesicht schmerzverzerrt, als hätte man ihm einen Dolch ins Herz gestoßen. Und die Tränen quollen ihm aus den Augen. »Oh, Sam«, rief Frodo, »was hab ich nur gesagt, was hab ich getan? Verzeih mir, und das nach all dem, was du getan hast. Das macht dieser verfluchte Ring, wäre er doch niemals gefunden worden. Aber nimm mir es nicht übel, Sam. Ich muss diese Last tragen bis zum Ende. Das ist nicht zu ändern, das ist mein Schicksal, und da darfst du dich nicht dazwischenstellen.« »Schon gut, Herr Frodo«, sagte Sam und wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. »Ich verstehe. Aber helfen kann ich dir doch, wie? Ich muss dich hier rausbringen, und zwar sofort, klar. Aber zuerst brauchst du mal Kleider und noch so allerlei, und dann etwas zu essen. Mit den Kleidern wird es am einfachsten sein. Da wir in Mordor sind, kleiden wir uns am besten nach der hiesigen Mode ein. Und viel Auswahl haben wir sowieso nicht. So leid es mir tut, Herr Frodo, aber du wirst Orksachen anziehen müssen. Ich ebenso. Gleicher Weg, gleiche Tracht. Nimm erst mal das hier um.« Sam zog seinen grauen Mantel aus und legte ihn Frodo um die Schultern. Dann nahm er den Rucksack ab und legte ihn zu Boden. Er zog Stich aus der Scheide. Kaum ein Flackern war auf der Klinge zu sehen. »Das hatte ich vergessen, Herr Frodo«, sagte er. »Nein, alles haben Sie nicht gekriegt. Du hast mir Stich geliehen, wenn du dich erinnern wirst. Und das Glas der hohen Frau, beides habe ich noch. Aber lass sie mir noch ein Weilchen, Herr Frodo. Ich gehe mal und sehe, was ich auftreiben kann. Du bleibst hier. Geh ein bisschen auf und ab und vertritt dir die Beine. Ich bleibe nicht lange. Weit werde ich nicht gehen müssen.« »Sei vorsichtig, Sam«, sagte Frodo, »und mach schnell. Vielleicht sind noch Orks am Leben und lauern dir auf.« »Ich muss es darauf ankommen lassen«, sagte Sam. Er ging zur Falltür und schlüpfte die Leiter hinunter. Schon nach einer Minute tauchte sein Kopf wieder auf. Er warf ein langes Messer auf den Boden. »Da ist etwas, das nützlich sein könnte«, sagte er. »Er ist tot, der Kerl, der dich gepeitscht hat. Hat sich anscheinend in der Eile das Genick gebrochen. Du ziehst jetzt die Leiter hoch, wenn du kannst, Herr Frodo, und lässt sie erst wieder runter, wenn du von mir das Losungswort hörst. Elbereth werde ich rufen, so wie die Elben sagen. Kein Ork würde das...« Frodo eine Weile auf dem Boden sitzen. Eine schlimme Befürchtung nach der anderen ging ihm durch den Kopf. Dann stand er auf und zog den Elbenmantel fest um den Leib. Um sich abzulenken, ging er auf und ab und untersuchte alle Winkel seines Gefängnisses. Es dauerte nicht sehr lange, obwohl es ihm in seiner Besorgnis mindestens wie eine Stunde vorkam, bis er Sam leise von unten heraufrufen hörte: »Elbereth! Elbereth!« Frodo ließ die Leiter hinunter und Sam kam herauf, schnaufend und mit einem großen Bündel auf dem Kopf. Er ließ es zu Boden plumpsen. »Rasch jetzt, Herr Frodo«, sagte er. »Ich musste eine Weile suchen, bis ich etwas fand, das für unser einen klein genug ist. Zur Not wird es gehen, aber wir müssen uns beeilen. Ich habe niemanden lebendig angetroffen und nichts gesehen, aber ganz wohl ist mir nicht. Ich glaube, dieses Gemäuer wird beobachtet. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, einer von diesen verfluchten fliegenden Reitern war in der Nähe, oben in den schwarzen Wolken, wo man ihn nicht sehen kann. Er wickelte das Bündel auf. Angewidert betrachtete Frodo den Inhalt. Aber es half nichts. Er musste das Zeug anziehen oder nackt gehen. Eine lange Kniehose aus dem kratzigen Fell irgendeines unreinen Tieres und ein schmutziges Lederwams. Beides zog er an. Über das Wams kam ein Panzer aus dicken Kettenringen, kurz für einen ausgewachsenen Ork, etwas zu lang für Frodo und verflucht schwer. Zuletzt schnallte er einen Gürtel um, an dem in einer kurzen Scheide ein Stoßschwert mit breiter Klinge hing. Sam hatte auch